sind heute die Herren von Deutschland. Und an dieser Tatsache wird nichts mehr geändert. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Und es wäre nun naiv zu glauben, dass irgendein Mensch die Kraft oder die Möglichkeit hätte, sich dem zu widersetzen. Zu glauben, man könne das sabotieren oder durch kleine Ranküne aufhalten oder behindern. Das kommt mir so vor, als wenn ein Steinchen auf der abgleitenden Bergbahn eine Lawine aufhalten wollte. Ein kindliches, naives Unterfangen. Ein zweckloser Versuch am untauglichen. Ich würde deshalb schon von vornherein wünschen mögen, dass jeder, der uns innerlich noch nicht hundertprozentig verstanden hat, dann, wenn er seinem Gefühl nicht folgt, wenigstens dem Gebot der Klugheit zu folgen. Denn er kann nichts daran ändern. Das ist so und das bleibt so. Ich glaube, meine Herren, damit ist Klarheit geschaffen.